mission. Revolution Betätigung auf die Menschen wenden. Wozu auch aufstehen, auf die Arbeit gehen. Hab doch noch Sprit, doch wenn du herkommst, bring doch was mit. Bring was mit zum Brisch. Bring was mit. Bring was mit zum Brisch. Gute Nacht.